Rapper tun muss und dass wir nichts tun hätten, halt bleibt der Trugschluss. Überlegen, was man sagen will, und das wird am Schmäh. Und Ironie und Scham, nicht immer nur das Basic-Klischee. Freezy Trap und Darkers dachten an ein Album, doch Freezy macht man schneller als ihr Schalben. Jetzt ist verwurscht, jetzt bewahren wir die Haltung. Ihr habt's was zum Denken wie bei einer Mord ohne Schaltung. Achtung, Achtung, wir sehen euren Schwachpunkt. Pass uns, Faktum, kein Fame bringt nur Achtung. Wenn sie ein Album machen, ja, du kennst sie. Pass mal auf, wir sind MCs. Meister der Zeremonie.